Intention. Ein strukturiertes Leben führen. Ohne eine Spur auf dem Grund des Erdbodens zu hinterlassen, würde man nicht leben und nicht da sein können. Bereits durch unsere bloße Existenz sind wir bedingt, kommen vor und gestalten etwas aus. Da sollte es von guter Wertigkeit sein, dass man das Gegebene kultiviert und gepflegt hat.